Aufruf: Achtsam die Wärme verspüren. Wer einen Zugang zu den Geschehnissen seines Alltags sucht, der wird diesen wahrscheinlich dank eines Gespürs vernehmen können. Dabei ist es wahr, dass die vorgegebenen Dinge auch erscheinen können. Das tun diese in jedweder Art und Weise, wie das bestimmt ist für sie. Nun hat jede Sache auch ihren Anteil an der Wärme dieser Welt und kann darum als ein spürbares Gefälle der Energieinhalte von uns selbst wahrgenommen werden. Die Kraft des Menschen ist eine zu seinem Selbsterhalt. Von diesem ausgehend, erweitert er sich in seinen Lebensraum hinein und bildet eine Basis für sich. So findet er zu etwas, was seinen Bestand absichert. Das wird die Warte sein, von welcher aus er nach Teilhabe und Partizipation, also Gemeinschaft und Erfüllung suchen kann.